Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Erstes Buch: Renaissance und Reformation. Von der Schwarzen Pest bis zum Dreißigjährigen Krieg. Willkommen zur 11. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Zu Gast sind diesmal, wie immer in der Reihenfolge ihres Auftretens, Harald Posch und Gudrun Thielsch. Die Kommentarteile befinden sich, ebenfalls wie immer, darf ich nun schon sagen, jeweils am Ende der Leseblöcke, sprich in der Mitte und am Ende der Sendung. Bevor wir uns in den Text stürzen, möchte ich noch kurz auf die nächste Folge, Donnerstag, den 26. März 2009, hinweisen, mit der das erste Dutzend voll sein wird. Da wir gleichzeitig das dritte Kapitel des ersten Bandes und damit die Epoche der Inkubationszeit zu Ende bringen werden, erlaube ich mir, diese Sendung zur Jubiläumsausgabe zu erklären, was zweierlei Auswirkungen hat. Erstens werde ich wiederum eine kleine Preisfrage stellen, bei deren richtiger Beantwortung eines der vom Verlag C.H. Beck zur Verfügung gestellten Freiexemplare der Kulturgeschichte der Neuzeit winkt. Zweitens werde ich mit meinem Sendungsgast Alexander Kregelstein etwas ausführlicher als sonst über Friedell, sein Werk, Wirken und Nachwirken plaudern. Womit es für diesmal an der Zeit wäre, das Wort Harald Posch und Gudrun Thielsch zu übergeben. Der Instinkt der Geschichte hat aber trotz oder vielmehr wegen dieser dubiosen Charaktereigenschaften durchaus das Richtige getroffen, wenn er in Rudolf von Habsburg den Inaugurator einer neuen Zeit und im Besonderen den Begründer der österreichischen Großmacht erblickt hat. Denn er war es in der Tat, der den Canevas geschaffen hat, nachdem Österreich groß geworden ist und allein groß werden konnte. Er ist der Urheber der Austria-Nube-Politik und der Erfinder jener Taktik des Temporisierens, Lavierens, Hinhaltens, halben Versprechens, die sich 6 Jahrhunderte lang für die Habsburger so erfolgreich erwiesen hat. Und er hat schon damals mit klarem Blick die Trassen für das spätere österreichisch-ungarische Staatsgebilde abgesteckt. Böhmen, Ungarn, Südslawien, gruppiert um den festen Kern der deutschen Stammländer. Er war die siegreiche Verkörperung eines Seelenzustandes, den die Welt erst viel später in seiner Nützlichkeit und in seiner Nichtsnutzigkeit begriff und dem erst Kürnberger einen Namen gegeben hat. Der österreichische Haus-, Hof- und Staatspflicht. Nicht zu sein, sondern zu scheinen. Der Nihilist auf dem Thron. Eine Figur von ganz anderem Guss ist Friedrich II. Einer der genialsten Menschen, die jemals eine Krone getragen haben. Er erinnert in seiner humanen Universalität und weitblickenden Staatsklugheit an Julius Caesar, in seiner Freiheit und Geistigkeit an Friedrich den Großen und durch sein Feuer, seinen Unternehmungsgeist und eine gewisse künstlerische Lausbubenhaftigkeit an Alexander den Großen. Alle diese Eigenschaften haben aber bei ihm eine ausgesprochen nihilistische Färbung. Sein universelles Verständnis für alles Menschliche wurzelt weniger in der Erkenntnis, dass alles Lebende gleichberechtigt ist, als in der Überzeugung, dass niemand Recht hat. Seine Denkfreiheit ist eine Form des Atheismus, seine feine und überlegene Geistigkeit Skeptizismus, sein Temperament und seine Energie eine Art schöpferisches Auflösen aller politischen und religiösen Bindungen. Er war nur ein Zertrümmerer. Freilich ein grandioser und dämonischer. Fühlte sich Rudolf von Habsburg sozusagen moralisch exterritorial, weil er in seinem extremen Materialismus ethische Gesichtspunkte überhaupt nicht bemerkte, so bekam bei Friedrich eine ganz ähnliche Geisteshaltung dadurch zustande, dass er diese Gesichtspunkte tief unter sich erblickte. Er war ungefähr das, was Nietzsche unter einem freien Geist versteht. Von einer großartigen Gewissenlosigkeit, einer antiken Ruchlosigkeit, wie sie etwa in Gestalten wie Alkibiades oder Lysander verkörpert ist, dabei wie fast alle freien Geister abergläubisch. Der Astrologie und Nekromantik ergeben, alles Geschehen mit dem kalten Blick des Fatalisten abmessend, der sich als Schachfigur einer blinden und oft absurden Notwendigkeit empfindet. Es steht dazu in gar keinem Widerspruch, dass er zugleich ein eminent wissenschaftlicher Kopf war und Studien und Untersuchungen förderte, die der damaligen Anschauung als wertlos und gottlos erschienen. Universitäten, Bibliotheken und den ersten zoologischen Garten gründete, ein geradezu leidenschaftliches Interesse für Naturkunde besaß, selber eine ausgezeichnete ornithologische Abhandlung verfasste und alles in die Einflusssphäre seines Hofes zu ziehen suchte, was vorwärtsdrängend, geistig regsam, philosophisch orientiert war. In den Dichtern freilich hat er, obgleich er selber einer der ersten war, die italienische Verse schrieben, ebenfalls nur politische Werkzeuge erblickt, aber er hat sich ihrer in unvergleichlich großzügigerer und verständnisvollerer Weise bedient als Rudolf. Dabei war er aufs Tiefste von seinem Gottesgnadentum durchdrungen, das er aber auf eine für mittelalterliche Ohren höchst befremdliche Weise als eine naturgesetzliche Notwendigkeit definierte. Dass er die Sarazenen lieber hatte als die Christen, ist bekannt. Diese feinen, kühlen Weltleute mit ihrer raffinierten Diplomatie und Liebeskunst, ihrer toleranten und schon etwas senilen Philosophie, ihrer hochentwickelten Algebra und Medizin, Sternwissenschaft und Chemie, mussten einer Natur wie der seinigen viel näher stehen. Sein Vorgehen in Palästina ist ein Unikum in der ganzen Geschichte der Kreuzzüge. Obgleich vom Papst gebannt und von den Kreuzrittern nicht unterstützt, ja befehdet, hat er dennoch größere positive Erfolge erzielt als alle seine Vorgänger, und zwar ganz einfach durch gütliche Verhandlung mit der arabischen Regierung. Es stellte sich sehr bald heraus, dass der Sultan ein ebenso fein gebildeter, wohlerzogener und einsichtsvoller Kavalier war wie der Kaiser, und es kam sehr bald zu einer für beide Teile günstigen Lösung des Palästina-Problems. Aber das Vernünftige und Natürliche hat für die Menschen niemals großen Reiz besessen, und die Zeitgenossen haben Friedrich für seine unblutigen Siege im gelobten Land wenig gedankt. Die drei Betrüger. Weltbekannt ist der Ausspruch, den er getan haben soll. Die drei größten Betrüger, die je gelebt haben, seien Moses, Christus und Mohammed gewesen. Ja, man behauptet sogar, dass ein Buch dieses Inhalts, De Tribus Impostoribus, von ihm verfasst worden sei. Dies ist ganz bestimmt falsch, aber auch der Ausspruch ist nicht nachweisbar. Ein andermal soll er beim Anblick eines Kornfeldes ausgerufen haben, »Wie viele Götter wird man aus diesem Getreide entstehen sehen?« Einem sarazenischen Fürsten, der ihn bei einer Messe fragte, was die erhobene Monstranz bedeute, soll er geantwortet haben, »Die Priester erdichten, dies sei unser Gott.« Auch diese Worte sind wahrscheinlich legendär. Es liegt jedoch in solchen Anekdoten, die hartnäckig die Jahrhunderte überdauern, immer eine tiefere Wahrheit. Auch Galileis Ausspruch »Eppur si muove« und sie bewegt sich doch, ist nicht historisch. Und Luther hat niemals gesagt »Hier stehe ich, ich kann nicht anders«. Mit solchen Erdichtungen soll aber ausgedrückt werden, dass diese Männer diese Worte damals gesagt haben »könnten«. Ja, dass sie sie eigentlich hätten sagen »müssen«. Sie haben den Zweck, die tatsächliche Situation einheitlicher und eindrucksvoller zusammenzufassen und sind daher in gewissem Sinne wahrer als die Wahrheit der Geschichte. Ebenso verhält es sich mit der Bemerkung von den drei Betrügern. Der Kaiser wollte mit ihr wahrscheinlich Folgendes sagen: »Ich sehe, dass die Jünger Moses unablässig gegen die 10 Gebote sündigen. Ich sehe, dass die Schüler Mohammeds gegen den Koran leben. Ich sehe, dass die Bekenner Christi in seinem Namen hassen und morden. Wenn dem so ist, dann sind alle drei Religionen, Judentum, Islam und Christentum, ein großer Betrug.« Hingegen ist es gänzlich unwahrscheinlich, dass er damit irgendeine Gehässigkeit gegen die Person der drei Religionsstifter zum Ausdruck bringen wollte. Dazu hätte er ein fanatischer religiöser Desperado oder ein moderner, aufgeklärter Schwachkopf sein müssen. Er war aber keines von beiden. Sondern das Erschütternde an seiner Gestalt ist eben der völlige religiöse Indifferentismus, der ihn durchdrang. Er hasste und bekämpfte keines der drei monotheistischen Bekenntnisse, sondern sie waren ihm alle drei gleichgültig. Auch die Überzeugung von der Fluchwürdigkeit einer Glaubenslehre ist noch ein Glaube. Friedrich aber glaubte an gar nichts. Nietzsche korrigiert einmal: Tout comprendre, c'est tout mépriser. Dieser Mépris für alle und alles war das verheerende Grundpathos in der Seele Friedrichs II. Es ist begreiflich, dass diese geheimnisvolle Persönlichkeit bei den Zeitgenossen ebenso viel Abscheu wie Bewunderung erregt hat. Die einen nannten ihn Stupor Mundi, das Wunder der Welt, die anderen erblickten in ihm den Antichrist. Aus dem Meer ist ein Tier aufgestiegen, beginnt ein Sendschreiben Gregors des IX., voll Namen der Lästerung, mit den Füßen eines Bären, dem Rachen eines wütenden Löwen und an allen übrigen Gliedern einem Pardel gleich. Betrachtet genau Haupt, Mittel und Ende dieses Tieres, das sich Kaiser nennt. Das Volk aber machte aus ihm einen Nationalheiligen, eine unvergängliche Sagengestalt. Es hieß, er sei gar nicht gestorben, sondern werde eines Tages wiederkehren, um den päpstlichen Stuhl umzuwerfen, ein Reich des Glanzes und der Herrlichkeit zu errichten und allen Mühseligen und Beladenen als Heiland und Befreier zu erscheinen. Immer wieder tauchten von Zeit zu Zeit falsche Friedriche auf, der letzte erst im Jahre 1546. Dann wieder hieß es, er schlafe im Kyffhäuser. Und diese Legende ist erst im prosaischen 19. Jahrhundert auf seinen viel unbedeutenderen Großvater Friedrich I. übertragen worden, dessen roter Bart seither zum Entzücken aller Oberlehrer um den Marmortisch wächst. Coincidentia oppositorum. Aber im 14. und 15. Jahrhundert war Europa überhaupt von lauter kleinen Rudolfen und Friedrichen bevölkert. Nun entspringen ja Materialismus und Nihilismus einer ganz ähnlichen Seelenverfassung. Beide leugnen die Wirksamkeit höherer Kräfte im Dasein. Der Nihilismus, weil er nicht mehr, der Materialismus, weil er noch nicht an sie glaubt. Beide sind Krankheitserscheinungen, pathologische Lebensaspekte. Der Nihilismus, weil er zu sehr von der Realität abrückt, sie aus einer zu fernen Perspektive ansieht, in der alles zu wesenlosen Dunst und Nebel verschwimmt. Der Materialismus, weil er zu wenig von der Realität abrückt, sie aus seiner nahen Perspektive ansieht, in der die großen und wesentlichen Züge nicht erkennbar sind. Der Nihilismus leidet an Herzerweiterung, indem er alles gleichberechtigt anerkennt, was so viel heißt wie nichts. Das Gebrechen des Materialismus ist die Engherzigkeit, die nichts gelten lässt als das direkt Greifbare, den gröbsten Sinnen Eingängige, das heißt das Wertlose und Unwichtige. Beide Standpunkte repräsentieren eine unernste Auffassung des Daseins. Beide sind unfundiert, wurzellos. Der Philister hängt genauso in der Luft wie der Freigeist. Dies ist die geheime innere Verwandtschaft, die zwischen diesen beiden Geistesrichtungen besteht. In ihrer Auswirkung und äußeren Erscheinung jedoch sind sie extreme Gegensätze, völlig polare Lebensanschauungen. Von allen möglichen Formen, unter denen sich die Wirklichkeit begreifen lässt, sind sie offenbar die beiden verschiedensten. Wie war es nun möglich, dass zwei so schroffe Kontraste in demselben Zeitalter, ja oft in demselben Menschen, nebeneinander bestehen konnten? Hier gelangen wir zu dem Zeitgedanken, der diese ganze Inkubationszeit erfüllt und beherrscht hat. Und während wir bei der Feststellung der repräsentativen Persönlichkeiten zu einem künstlichen Auskunftsmittel, einer Notkonstruktion greifen mussten, befinden wir uns hier in einer weit günstigeren Lage. Denn eben dies, dass das Leben in der Vereinigung scheinbar ganz unvereinbarer Gegensätze bestehe, dass der Mensch nichts anderes sei als das Zusammentreffen zweier Widersprüche, ist der Grundgedanke der Zeit und er ist von dem größten, ja vielleicht einzigen Philosophen des Zeitalters mit leuchtender Klarheit formuliert worden. Nikolaus Cusanus. Dieser Philosoph war Nikolaus aus Cues bei Trier, genannt Cusanus. Gestorben 1464, einer der vielseitigsten Gelehrten des Zeitalters, der vom Sohn eines armen Moselfischers zum einflussreichen Kirchenfürsten emporstieg. In den großen theologischen Streitigkeiten seines Jahrhunderts hatte er eine entscheidende Rolle gespielt. Er vertrat dabei die moderne, die konziliare Anschauung, die er in seinem großen Werk »De Concordantia Catholica« dem Basler Konzil unterbreitete. Sein Hauptgegner war Johannes de Torquemada, der in seiner Abhandlung »Summa de Ecclesia et Eius Auctoritate« für Jahrhunderte die Grundlinien der papalistischen Doktrin festgelegt hat. Nikolaus Cusanus war auch der Erste, der die konstantinische Schenkung bezweifelte, die dann Laurentius Valla als Fälschung entlarvte. Er hat ein Religionsgespräch verfasst, in dem er für die Vereinigung sämtlicher Konfessionen, der Christen, Juden, Türken, Inder, Perser eintritt. Er beantragte in der Schrift De Reparatione Calendarii eine Kalenderreform, die die Gregorianische vorwegnimmt, und er lehrte die Kugelgestalt und Achsendrehung der Erde. In seiner Philosophie ist er, als früherer Zögling der Fraterherren von Deventer, teilweise Mystiker, aber auch gewisse scholastische und naturphilosophische Gedankengänge finden in seinen Lehrgebäuden ihren Platz. Und so kommt es, dass ihn die verschiedensten Schulen für sich reklamiert haben. In Wirklichkeit war er ein umfassender Geist vom Schlage Leibnizens und Hegels, der den gesamten Bildungsgehalt seiner Zeit in sich zur organischen Einheit assimiliert hatte. Auf der Rückfahrt von Konstantinopel, wo er sich als päpstlicher Gesandter aufgehalten hatte, 1438, ging ihm als Grundprinzip seiner Philosophie auf. Die Coincidentia Oppositorum. Alles Existierende ist, lebt und wirkt dadurch, dass es der Kreuzungspunkt zweier Gegensätze ist. Eine solche Coincidentia Oppositorum ist Gott, der das absolute Maximum darstellt, denn er ist die allumfassende Unendlichkeit und zugleich das absolute Minimum, denn er ist in jedem, auch dem kleinsten Ding, enthalten. Eine Coincidentia Oppositorum ist die Welt, die in den Einzelwesen eine unermessliche Vielheit, als Ganzes aber eine Einheit bildet. Eine Coincidentia Oppositorum ist jedes Individuum, denn es ist nicht bloß im All enthalten, sondern auch das ganze All in ihm. In omnibus partibus reluket totum. Eine Coincidentia Oppositorum ist der Mensch, der als ein Mikrokosmos, ein Parvus Mundus, alle erdenklichen Gegensätze, Sterblichkeit und Unsterblichkeit, Körper und Seele, Tierheit und Gottheit in sich vereinigt und dazu noch von dieser Verknüpfung weiß. Eine Coincidentia Oppositorum ist schließlich der Cusaner selbst, der Religion und Naturwissenschaft, Patristik und Mystik miteinander versöhnt hat. Ein bedächtiger Bewahrer des Alten und feuriger Verkünder des Neuen. Weltmann und Gottsucher, Ketzer und Kardinal. Der letzte Scholastiker und der erste Moderne. Wie aber diese allseitige Konkordanz des scheinbar Feindlichen, diese Übereinstimmung des Widerstreitenden zustande kommt, das ist ein göttliches Geheimnis, das wir nicht durch den Verstand ergründen, sondern nur durch übersinnliches Schauen erfassen können. Durch einen inneren Vorgang, den der Kusana, indem er wiederum zwei Widersprüche zusammenkoppelt, als Dr. Ignorantia, als Comprehensio Incomprehensibilis bezeichnet. Die Phänomene des Magnetismus und der Elektrizität waren ihm noch nicht bekannt, sonst hätte er auch aus ihnen die bedeutsamsten und sprechendsten Belege für seine Lehre von der Polarität entnehmen können. Es ist, alles in allem genommen, das Prinzip der schöpferischen Paradoxie, das er in die Philosophie eingeführt und auf allen Gebieten der inneren und äußeren Erfahrung aufgespürt und erläutert und in seinem eigenen Leben und Schaffen in höchst suggestiver Weise verkörpert hat. Harald, als ich dich gefragt habe, ob du so nett wärst mitzulesen in dieser Sendereihe, hast du gemeint, ja, Friedell ist ein Autor, mit dem du dich schon öfter auseinandergesetzt hast. Öfter ist übertrieben, aber in jungen Jahren kurzfristig intensiv und ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben oder sehr stark hängen geblieben, weil er sehr prägend war, sagen wir mal so. In der Zeit mit 20, 21, 22 das gelesen, damals so klassische Popliteratur der Zeit gelesen und dann aber Friedell dagegen. Und der war in irgendeiner Form für mich komischerweise mit einer Beschreibung eines, wie er das nannte, ein inverses Weltbild oder gerade aus dem Text, den ich jetzt da gelesen habe, du bist ein eigenes Universum, jedes Individuum ist ein eigenes Universum. Die Beschreibung dieser Situation hat mir damals sehr viele Schuppen von den Augen geworfen. Das war nahezu was Buddhistisches. Und in diesen jungen Jahren habe ich mich natürlich auch nicht, wie jeder, ich bin kein 68er, sondern später geboren, aber sagen wir mal so mit den Nachwehen der 68er sich beschäftigend damals, und war das beeindruckend, dass schon in viel früherer Zeit sich ein österreichischer Universalist, der der Herr Friedell ja war, und der war ja nicht nur Autor, Philosoph oder Kulturgeschichtenschreiber, sich damit schon auseinandergesetzt hat und das beschrieben hat in einer mir fassbaren Form, weil fernöstliche Religionen mir damals eigentlich fern waren. So in etwa würde ich mein Erlebnis mit Friedell beschreiben, das intensiv war. Und das ist schon dort toll. Man sagt immer gerne, Goethe war der einzige Universalist oder der letzte Universalist, sagt man. Da bin ich jetzt gar nicht mal mehr so überzeugt davon, seit ich wieder über Friedell nachdenke. Der ist vielleicht auch natürlich zu Unrecht, und das ist das Schöne natürlich an den Sendereien, die du da machst, den da wieder ein bisschen rauszuholen aus dieser Vergessenheit. Und habe große Lust, das jetzt wieder zu lesen oder das mit, genau, aus heutiger Sicht an anderen Augen zu lesen. Traue mich jetzt aber nicht wirklich ein Urteil zu fällen über seine Standpunkte, die er da bezogen hat, oder Positionen, die er bezogen hat, kulturgeschichtlich, weil ich jetzt zu wenig intuit bin, ne, im Moment. Dennoch habe ich großen Respekt davor, grundsätzlich mal zu sagen, dass es da jemanden gab, das ist ja noch nicht dann auf der anderen Seite so lang her historisch, der sich zugemutet hat, tatsächlich eine gesamte Kulturgeschichte zu schreiben überhaupt. Man muss sich das vorstellen, 2009, jemand würde sich hinsetzen und nur die letzten 100 Jahre beschreiben, kulturgeschichtlich. Würde ich mir sehr wünschen, dass sich das jemand zutraut und macht. Würde mich auch selber reizen, in Wirklichkeit, weil da ja unglaublich vieles passiert ist. Aber so eine Figur fehlt. Also das wäre schon sehr spannend, wenn sich das jemand trauen würde. Ich glaube, es ist ja damals auch um einiges schwieriger geworden, die Dinge so im Griff zu behalten und im Überblick zu behalten, ist das bessere Wort. Wie es zu Friedells Zeit wahrscheinlich gerade noch möglich war. Da bin ich weniger romantisch vielleicht als du. Also ich denke, wenn man die Dinge immer aus Zeitgenossenschaft heraus betrachtet und sagt, ich glaube, es war zu jeder Zeit immer schwierig, den Überblick über seine eigene Zeit oder die Vergangenheit zu behalten. Und das ist wahrscheinlich auch das Große an seiner Leistung. Weil eben vergleichbar, stell dir vor, heute setzt sich jemand hin, beschreibt nur die letzten 100 Jahre kulturgeschichtlich oder kulturhistorisch, als Einzelperson, also nicht im Team, wie man heute arbeitet, oder in Gruppen oder so weiter, sondern macht das als Einzelperson, da musst du schon ziemlich fit sein, sage ich jetzt. Und das muss Egon Friedell zu seiner Zeit natürlich auch gewesen sein, gar keine Frage. Ich bin kein Freund dessen zu sagen, früher waren Dinge leichter als heute. Ich glaube, solche Dinge waren immer zu ihrer Zeit genauso schwer, wie sie heute wären. Sie sind heute vielleicht noch breiter gefächert. Also Friedell war tatsächlich also in ganz, ganz vielen Gebieten oder in den meisten Gebieten auf dem Niveau seiner Zeit. Mhm. Das ist, glaube ich, heute schon schwerer geworden, in den einzelnen Spezialdisziplinen wirklich so on top zu bleiben. Das ist sicher schwieriger geworden, aber ich meine, das, wie gesagt, nach Goethe hat man schon behauptet, er war der Letzte, dann kam doch noch Egon Friedell, wie wir jetzt zumindest mal aus unserer Halbleinsicht behaupten. Keine Ahnung, also ich denke, es gibt sicher auch Leute, die Stephen Hawking begriffen haben, bis ins Letzte hinein. Die Frage ist, ob sie ihn beschreiben können auf einer fast populärwissenschaftlichen Ebene. Das hat Friedell ja schon auch gemacht. Ne? Er war schon ein bisschen auf der anderen Seite, und das war wahrscheinlich auch sein Erfolg irgendwo, dass er eben populärwissenschaftlich beschrieben hat, Dinge, die er für sich begriffen hat. Das macht ihn ja aber auch spannend zu lesen für, jetzt sitzen wir beide, dann sagen wir, haben ihn Anfang 20 gelesen und mit Anfang 20 offenbar auch halbwegs begriffen oder nachvollziehen können. Das heißt, er hat irgendwas richtig gemacht für junge Leute, also auf populärer Ebene, sage ich jetzt mal. Und ja, ich kenne denjenigen oder diejenige, die das heute könnte, auch nicht. Nein, vor allem, also man muss schon sagen, ich mache auch die Erfahrung, dass nach wie vor junge Menschen, jüngere als wir es jetzt sind, mit dem Text nach wie vor etwas anfangen, und jetzt ist er inzwischen doch 80 Jahre alt. Ja, natürlich, weil er eine Zeit beschreibt, die sich ja jungen Menschen auch komplett entzieht mittlerweile, weil klar, die Geschichte oder gerade Kulturgeschichte dreht sich ja, da hast du schon recht, möglicherweise viel schneller mittlerweile. Die Veränderungen passieren in kürzeren Intervallen, und da ist ja Zugriff auf den Beginn des 20. Jahrhunderts ja kaum denkbar mehr für einen jungen Menschen heute, wenn er nicht solche Bücher hätte, also wenn es die nicht gäbe irgendwo. Und so gesehen ist das unschätzbar. Ich will jetzt nicht auf ein großes Podest heben, aber das ist schon ein ganz, ganz wichtiges Werk, das da passiert ist. Und das wird auf vielen Ebenen wahrscheinlich auch zu Recht kritisiert, als eben vielleicht möglicherweise dann doch zu populär manchmal. Und dann ist ja war Herr Friedell ja auch nicht uneitel und hat dann schon auch so seine eigene Intelligenz da auch hinein präsentiert irgendwo, aber dennoch alles in allem oder im Gesamten genommen, dass sowas vorliegt, zur eigenen Beurteilung, sage ich jetzt mal, ist schon sehr, sehr wichtig. Zweifache Wahrheit, doppelte Buchführung, Kontrapunkt und Totentanz. Wir sagten am Schlusse des vorigen Kapitels, der mittelalterliche Mensch mache einen widerspruchsvollen Eindruck. Aber diese Widersprüchlichkeit ist ganz wesentlich verschieden von der des Menschen der Inkubationszeit. Denn zunächst flossen diese Kontraste doch alle aus einer großen Einheit, dem Glauben. Und sodann waren sie nur objektiv vorhanden, für den Betrachter. Die Menschen selbst spürten sie nicht. Das ändert sich jetzt. Die Zeitgenossen des Cusaners waren sich ihrer Widersprüche sehr wohl bewusst und litten unter ihnen. Durch alle Erscheinungen, die das Zeitalter hervorgebracht hat, geht ein Bruch, ein Riss, eine große Fuge, das Gefühl eines weltbeherrschenden Dualismus. Der Zwei-Seelen-Mensch tritt in die Geschichte. Wir haben bereits erwähnt, dass erst in jener Zeit der Dualismus zwischen Stadt und Land in seiner vollen Schärfe zutage tritt. Es gibt von jetzt an zwei gegensätzliche Kulturen, eine ritterliche und eine merkantile. Die eine ist in der Burg konzentriert, die andere im Bürger. Um dieselbe Zeit kommt in der Theologie die Lehre von der zweifachen Wahrheit zum Durchbruch. Die Theorie, dass dieselbe Behauptung in der Theologie richtig und in der Philosophie falsch sein könne, womit sich zum ersten Mal jene ungeheure Kluft zwischen wissenschaftlicher und religiöser Weltanschauung auftut, die das Mittelalter nicht kannte und die durch die ganze Geschichte der Neuzeit gähnt. Gähnt, denn es ist sehr unheimlich und nicht selten recht langweilig, die Anstrengungen all der Priester, Politiker, Künstler, Philosophen, Naturforscher zu verfolgen, die sich in meist sophistischen Deduktionen mit dieser Frage befassen, indem sie die beiden Erlebnisformen des Glaubens und des Wissens bald künstlich und oberflächlich miteinander zu versöhnen, bald in eine möglichst scharfe Gegensätzlichkeit zu treiben suchen, während das Mittelalter hier noch eine große Einheit empfand. Ich glaube, was ich weiß. Ich weiß, was ich glaube. Es ist jedoch eines der vielen seichten Missverständnisse der liberalen Geschichtsschreibung, wenn sie in der Annahme jener zweifachen Wahrheit nichts als Jesuitismus erblickt. Es handelt sich vielmehr um eine neue Dominante der Weltanschauung. Dass wir es auch hier nur mit einer der vielen Formulierungen des Gedankens der Coincidentia Oppositorum zu tun haben, wird völlig klar in der Lehre von der Diskrepanz, die die Okkamisten vertraten. Über jede theologische Grundfrage, Sündenfall und jüngstes Gericht, Inkarnation und jungfräuliche Geburt, Abendmahl und Auferstehung gäbe es zwei widerstreitende Ansichten, deren Vereinigung erst die höchste Wahrheit bestehe. Und auf einem ganz heterogenen Gebiet gelangt in diesem Zeitraum ebenfalls eine dualistische Technik zur Herrschaft. Im kaufmännischen Rechnungswesen kommt die doppelte Buchführung auf, die Partita doppia, die Loi diagraphique, die Usance, jeden Betrag auf zwei entgegengesetzten Seiten zu buchen. Das Geschäftskonto wird zu einer Coincidentia Oppositorum. Den stärksten Ausdruck schafft sich das neue Weltgefühl aber in der Musik. Das mittelalterliche Prinzip der Monodonie wird von der Polyphonie abgelöst und der Kontrapunkt gelangt zur vollen Ausbildung. Sein erster Klassiker ist John Dunstaple, geboren 1453 in London. Ein sprechendes Symbol des Coincidentia Oppositorum sind auch die Totentänze, die Danse macabre, die das 14. und 15. Jahrhundert in zahllosen bildlichen und dramatischen Darstellungen veranschaulicht hat. Jünglinge und Greise, Frauen und Kinder, Bauern und Bischöfe, Könige und Bettler, Narren und Heilige, alle erdenklichen Menschenklassen drehen sich in wildem Reigen und der Tod spielt dazu die Fiedel. Plastischer und ergreifender lässt sich die Art, wie die Menschen damals aufs Leben blickten, nicht zum Ausdruck bringen. Tod und Tanz verschwistert, die trunkenste Daseinsbejahung, ein Taumeln ins Grab. So zieht dieses ganze Zeitalter noch heute an uns vorüber, als ein tolles Ballfest von Todgeweihten, und seine vielgerühmte Lebenslust war die Euphorie des Irren. Die Überseele. Das Bild wäre aber nicht vollständig, wenn wir eine dritte Strömung unerwähnt ließen. Nicht die wichtigste, wohl aber die gewichtigste des ganzen Zeitalters. Wenn wir im Materialismus und Nihilismus die beiden Antagonisten der Doppelseele dieses Jahrhunderts erblickten, so haben wir es hier gewissermaßen mit einer Überseele zu tun, die in seliger Geborgenheit ruhevoll und geheimnisvoll über der Zeit schwebt. Wir sprechen von der Mystik. Allem Anschein nach regierte damals der Teufel die Welt. Die Menschen glaubten es und uns selbst scheint es so. Aber es scheint nur so, denn in Wahrheit regiert er ja niemals die Welt. Gott war auch damals nicht tot. Er lebte so stark wie je in den Gemütern der irrenden und suchenden Menschen. Eine ganz neue, wilde und innige Frömmigkeit brach gerade zu jener Zeit aus den tiefsten Wurzeln der Menschenseele hervor. Schlichte Männer aus dem Volke hatten allerlei bedeutsame Visionen. Ein Kaufmann in Straßburg, Rullmann Merswin, griff auf die Urlehre vom allgemeinen Priestertum aller Christgläubigen zurück und erklärte, der gottbegnadete Laie, der Gottesfreund, sei der berufenste Vermittler der himmlischen Gnade. Unter diesem Sammelnamen vereinigten sich alle, denen es um ihr Christentum ernst war, durch nichts verbunden als durch die Lauterkeit ihrer Gesinnung und die Tiefe ihrer Heilssehnsucht. Und ein Element vor allem begann in die religiöse Bewegung einzugreifen, die bisher fast ganz im Hintergrund geblieben war. Die Frauen, denen noch vor kurzem von angesehenen Kirchenlehrern die Seele abgesprochen worden war. Religiös erweckte Frauen begannen ihre Gesichter und Entrückungen, ihre geheimnisvollen Erfahrungen im Verkehr mit Gott in Briefen und Tagebüchern, Memoiren und Lebensbeschreibungen aufzuzeichnen. Eine ganz eigenartige Literatur der ekstatischen Beichten und Selbstbekenntnisse entstand. Bald taten sie sich auch in eigenen Klöstern zusammen, als Beginen oder Betschwestern, denen erst später die männlichen Begarden an die Seite traten. Und hier kam es zu großen mystischen Kollektiverlebnissen. Wir stehen hier vor einer wichtigen kulturhistorischen Tatsache, der wir noch oft begegnen werden. Die Tatsache nämlich, dass große geistige Bewegungen, große seelische Erneuerungen sehr oft von den Frauen ihren Ausgang nehmen. Die Frau besitzt eine natürliche Witterung für alles Keimfähige, geheimnisvoll Werdende, für alles, was mehr der Zukunft angehört als der Gegenwart. Dieser gewissermaßen telepathische Sinn ist bei ihr meist stärker entwickelt als beim Mann. Auch ist sie viel weniger konservativ und viel weniger einsichtig als der Mann. Dieser bildet eine in sich abgeschlossene, scharf profilierte Einheit. Er ist der geborene Berufsmensch und Fachmann. Aber die Frau stellt eine Art Allheit dar. Ihre Seele ist allen Möglichkeiten geöffnet. Sie besitzt jene Gabe, alles zu sein, sich in alles zu verwandeln, die unter den Männern nur dem Genie verliehen ist. Weswegen man auch oft und mit Recht betont hat, dass jedem Genie etwas Weibliches anhafte. Alle religiösen Erscheinungen des Zeitalters sind von einem großen gemeinsamen Grundwillen ins Leben gerufen worden. Dem Willen, zu Gott zurückzufinden. Nicht zu dem durch tausend äußere Zeremonien verdeckten und durch ein Gewirr spitzfindiger Syllogismen verdunkelten Kirchengott, sondern zu der tiefen, reinen und heiteren Quelle selbst, aus der alles Leben fließt. Innerhalb der Kirche waren die Hauptträger dieser Bewegung die Mönchsorden, vor allem die Dominikaner und die Franziskaner. Sie begannen, wie dies allemal der Fall gewesen ist, die Reform des christlichen Glaubens und Lebens mit der Rückkehr zu den urchristlichen Lehren und Sitten. Die Dominikaner vertraten eine mehr gemäßigte Richtung. Sie erklärten, der Mensch habe sich in der Nachfolge Christi auf das Notwendigste zu beschränken. Die Franziskaner machten jedoch vollen Ernst. Sie lehrten, niemand könne selig werden, der nicht der Welt entsage und danach strebe, in seinem Wandel ein Ebenbild der Apostel zu werden. Und dies gelte vor allem von den irdischen Nachfolgern Petri, den Päpsten. Kein Wunder, dass Papst Johannes der 22. ihre Doktrin für heretisch erklärte. Auf dem Gebiet der Predigt bewahrten umgekehrt die Franziskaner einen größeren Zusammenhang mit der Welt. Sie wollten ins Volk wirken, hielten daher vor allem auf Plastik und Eindringlichkeit und scheuten auch vor grob realistischen und derb satirischen Mitteln nicht zurück. Die Dominikaner hingegen sind die Klassiker der mystischen Philosophie geworden. Ihre große Leuchte ist Meister Eckhart, einer der tiefsten und universellsten Köpfe, die Deutschland hervorgebracht hat. Die neue Religion. Eckhart ist eine eigenartige Kreuzung aus einem kristallklaren Denker, einem Dichter von unvergleichlicher Wucht, Plastik und Originalität der Bildsprache und einem religiösen Genie. Seine Lehren, die nach seinem Tode von der Kurie verdammt wurden, ziehen die Summe aller mystischen Spekulationen. Es versteht sich, dass er Agnostiker ist. Von der Wahrheit sagt er, wäre sie begreiflich, so könnte sie gar nicht Wahrheit sein. In undurchdringlicher Finsternis, in unbeweglicher Ruhe thront die Gottheit. Wir können von ihr nur Negationen aussagen, dass sie unendlich, unerforschlich, ungeschaffen sei. Jedes positive Prädikat macht aus Gott einen Abgott. Gott ist nicht dies oder das. Wenn einer wähnt, er habe Gott erkannt und sich irgendetwas darunter vorstellt, so hat er wohl irgendetwas erkannt. Nur Gott nicht. Du sollst ihn erkennen ohne Hilfe eines Bildes, einer Vermittlung oder Ähnlichkeit. Soll ich Gott so ohne Vermittlung erkennen? So muss ich ja geradezu er und er muss ich werden. Aber das meinte ich ja gerade. Gott muss geradezu ich werden und ich geradezu Gott. Das geringste kreatürliche Bild, das sich in dir bildet, ist so groß wie Gott. Warum? Es benimmt dir einen ganzen Gott. Denn in dem Augenblick, wo dieses Bild in dich eingeht, muss Gott weichen mit all seiner Göttlichkeit. Aber wo dieses Bild ausgeht, da geht Gott ein. Ei, lieber Mensch, was schadet es dir denn, wenn du Gott gönnest, in dir zu sein? Nie hat ein Mensch sich irgendwo nach so sehr gesehnt, wie Gott sich danach sehnt, den Menschen dazu zu bringen, dass er Gottes inne werde. Gott ist allzeit bereit, aber wir sind sehr unbereit. Gott ist uns nahe, aber wir sind ihm fern. Gott ist drinnen, wir sind draußen. Gott ist bei uns heimisch, wir sind bei ihm Fremde. Um nun zur reinen Anschauung Gottes, ja zur Einheit mit Gott, zur Vergottung zu gelangen, bedarf es nur des Stillehaltens. Der Mensch muss schweigen, damit Gott sprechen kann. Der Mensch muss leiden, damit Gott wirken kann. Alle Kreaturen sind ein lauteres Nichts. Es gibt nur Gott, nicht Gott und die Kreatur, wie unser Unverstand glaubt. Daher müssen wir unsere Kreatürlichkeit abstreifen. Dazu gelangen wir durch die Abgeschiedenheit, nämlich die Loslösung von aller Sinnlichkeit durch die Armut. Ein armer Mensch ist, wer nichts weiß, nichts will und nichts hat. Solange der Mensch noch etwas Bestimmtes begehrt, ist er noch nicht recht arm, das heißt, noch nicht recht vollkommen. Deshalb sollen wir auch im Gebet um nichts bitten als allein um Gott. Wer um etwas bittet, der bittet um ein Nichts. Auch die kirchlichen Gnadengaben sind für den wahrhaft Frommen überflüssig. Ihm wird jede Speise zum Sakrament. Nicht auf Beichten, Messekören oder dergleichen kommt es an, sondern auf die Geburt Christi in uns. Auch Maria ist selig, nicht weil sie Jesum leiblich, sondern weil sie ihn geistig geboren hat. Und das kann ihr jeder Mensch in jeder Stunde nachmachen. Tugend besteht nicht in einem Tun, sondern in einem Sein. Die Werke sollen nicht uns, wir sollen die Werke heiligen. Heilig sind aber nur die Werke, die um ihrer selbst willen geschehen. Ich behaupte entschieden, solange du deine Werke verrichtest um des Himmelreichs, um Gottes oder um deiner Seligkeit willen, also von außen her, so bist du wirklich nicht auf dem richtigen Wege. Man kann es ja wohl mit dir aushalten, doch das Beste ist das nicht. Alles Höchste aber kann der Mensch erreichen, wenn er nur will, denn der Wille ist allmächtig. Dich kann niemand hindern als du dich selber. Es wird wohl schon aus diesen dürftigen Proben klar geworden sein, dass sich in Eckhart und seiner Schule nichts Geringeres vollzogen hat als die Geburt einer neuen Religion, eine völlige Umschöpfung des bisherigen christlichen Glaubens, zu der sich die lutherische Reformation verhält wie eine Erderschütterung zu einer geologischen Umbildung oder wie ein reinigendes und befruchtendes Gewitter zu einem irdischen Klimawechsel, der eine neue Fauna und Flora ins Leben ruft. Hätte diese Bewegung sich durchgesetzt, so wäre für Europa ein neues Weltalter angebrochen. Sie ist aber von der Kirche unterdrückt worden. Und dass dies so vollständig gelang, spricht weniger gegen die Kirche, die nur in ganz logischer Wahrung ihrer Interessen handelte, als gegen die europäische Menschheit, die offenbar für eine solche grundstürzende Erneuerung noch nicht reif war. Die Schule Eckharts. Die Mystik enthält zwei Grundelemente, ein ekstatisches und ein praktisches. Dieses ist in Johannes Tauler aus Straßburg, jenes in Heinrich Suso aus Konstanz zu einseitiger, aber höchst eindrucksvoller Ausbildung gelangt. Tauler, der sich das Prädikat Doctor Sublimis erwarb, ist seinem Meister an Tiefe und Schärfe der Spekulation nicht ebenbürtig. Aber auf diese legte er auch gar nicht das Schwergewicht. Was er mit seltener Kraft und Innigkeit immer wieder als das eine, was Not tut, predigt, ist die unbedingte Nachfolge Christi. Es soll sich niemand annehmen, hinaufzufliegen in die Höhe der Gottheit, er sei denn zuvor gewesen ein rechter, vollkommener, geübter Mensch mit einem wirkenden Leben und mit einer tapferen Nachfolgung des Lebens Christi. Danach nimm den Spiegel vor dich, der da ohne Makel ist, das vollkommene Bild, nämlich Jesu Christi, nachdem du all dein Leben einrichten sollst, inwendig und auswendig. Alle Dinge müssen dir so bitter werden, wie es der Lust süß war, dass sie da waren. Suso hingegen war ein so überschwänglicher Prediger der neuen Weisheit, dass man ihn den Minnesänger Gottes genannt hat. Im Mittelpunkt seiner lyrischen Rhapsodien steht der mystische Gedanke, dass die Seele die Braut Gottes sei, nachdem sie voll Inbrunst dürstet. »Wer gibt mir«, ruft er, »des Himmels Breite zu Pergament, des Meeres Tiefe zu Tinte, Laub und Gras zu Federn, damit ich voll ausschreibe mein Herzeleid?« Er trug 8 Jahre lang ein nägelbeschlagenes Kreuz auf dem nackten Rücken, dem gekreuzigten Herrn zum Lobe. Daneben wirkte Johann Reusbröck, der Stifter der Abtei Grönendeil, von allen Mitlebenden angestaunt als ein Wunder göttlicher Erleuchtung, deren Eingebungen er in zahlreichen Werken von seltsam schwerfälliger Schönheit und einfältiger Tiefe aufzeichnete. Wenn die Veroneser Dante auf der Straße erblickten, so pflegten sie erschauernd zu ihren Kindern zu sagen, «Ecco vi l'uom che stato all'inferno», das ist der Mann, der in der Hölle war. In ähnlicher Weise müssen die Zeitgenossen bei Reusbröck das erschütternde und beseligende Gefühl gehabt haben, dass er im Himmel gewesen sei. Er vereinigt die Heiterkeit eines Kindes, dem noch alles klar ist, mit der Hellsichtigkeit eines Greises, der schon Blicke ins Jenseits tut. Seine Werke sind Bilderfibeln, die das Verborgenste darstellen. Die Kirche hat ihm den Namen Dr. Aestheticus verliehen. Seine Landsleute nannten ihn L'Admirable. Und als er 1381 107-jährig starb, begannen alle Glocken der Umgebung von selber zu läuten. Einer seiner Jünger war Gerhard Grote, der in Deventer den Laienorden der Brüder vom gemeinsamen Leben stiftete. Eine freie Vereinigung von Gläubigen, deren einziger Zweck die Förderung christlichen Wandelns und der moderner Devotio war, der neuen Hingabe an Gott, wie sie die Mystiker lehrten. Bald gab es allenthalben in Deutschland und in den Niederlanden solche Brüderhäuser. Aus ihrem Kreise ging Thomas a Kempis hervor, dessen Imitatio Christi nächst der Bibel das verbreitetste Buch der Erde und von Katholiken und Protestanten gleich begierig gelesen, in alle europäischen und in zahlreiche außereuropäischen Sprachen übersetzt worden ist. Sie popularisiert die Lehren der großen Mystiker auf eine sehr edle und freie, kraftvolle Art. Das quietistische Element gelangt in ihr zu besonders scharfer Ausprägung. So viel du kannst, hüte dich vor dem Getümmel der Menschen. Warum schwatzen wir so gern unter anderen, da wir doch selten ohne Versehrung unseres Gewissens wieder umkehren mögen zum Stillschweigen. Ich wollte, dass ich oft geschwiegen hätte und oft unter den Menschen nicht gewesen wäre. Auch das viele Klügeln und Disputieren taugt nichts. Ich will lieber, dass ich Buße und Reue in mir fände, als dass ich sagen und auslegen könne, was Reue sei. Es ist alles lauter Nichtigkeit und Eitelkeit, außer Gott liebhaben und ihm allein dienen. Der ist recht groß, der große Liebe hat. Der ist recht groß, der in sich selbst klein ist und alle große Ehre für nichts schätzet. Der ist recht klug, der alles Zeitliche für Kot achtet, auf das er Christum gewinne. Und der ist recht wohlgelehret, der seinen eigenen Willen verlässt und Gottes Willen tun und vollbringen lernet. Ja, also das Buch habe ich eigentlich angefangen zu lesen vor mittlerweile sicher 5 Jahren. Ich lese immer wieder darin, dann habe ich es natürlich irgendwann einmal so ganz durchgelesen und dann verwende ich es jetzt auch mittlerweile immer wieder als Nachschlagewerk, um mir Anregungen zu holen, wie ich weiterlesen könnte oder auch um mir diese sehr, sehr guten Zusammenfassungen, die er zu den verschiedenen Philosophien oder auch Richtungen, Strömungen gibt, also aus diesem Buch zu holen und dann rundum auch noch irgendwie zu lesen. Also ich finde es extrem anregend. Und diese sehr subjektive Sicht war mir damals auch neu, denn ich kenne auch andere Zugänge zur Geschichte aus der Schule sowieso, da tut man das ja gar nicht, dass das ja No-No, sich so der Geschichte zu nähern oder der Kulturgeschichte zu nähern. Und ich finde halt, es ist ein Aufruf auch nicht zur Kritiklosigkeit, sondern dazu, dass es nicht eine Geschichte gibt, nicht eine Kulturgeschichte gibt, sondern dass es eine Summe von Geschichten gibt und die Summe, also so das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Also das finde ich ist so ein Grundsatz, der mir zu diesem Buch einfallen würde. Ja? Das heißt, so wie es, er ist ja auch Schauspieler gewesen und so wie es ja auch nicht eine gültige Darstellung einer bestimmten Rolle gibt, es gibt ja nicht eine gültige Darstellung eines König Lear, so gibt es halt auch nicht eine gültige Darstellung der Kulturgeschichte. Und dass er natürlich auch irrt oder auch extreme Haltungen einnimmt oder so, das finde ich ist auch zum Beispiel, wenn man die Darstellung einer Rolle angeht, als Schauspieler ja auch erlaubt. Ja? Und so gesehen empfinde ich das als einen ja, ganz großen Wurf, den man sich in all den Widersprüchen und Annäherungen und auch indem man dem widerspricht, einfach sich das immer wieder zu Gemüte führen kann. Also ich tue das schon. Ja. Es ist fast eine Lehre der Toleranz gewesen für mich, dieses Buch. Das reizt einem wieder zum eigenen Nachdenken und auch Denken, nicht nur Nachdenken, sondern auch Denken, weil man ja das auch nicht, also derartige Polemiken, die er ja auch hat, nicht also kritiklos schluckt. Man hat ja auch, natürlich muss man dazu sagen, er ist enorm belesen und man fragt sich auch, wo dieses Kompendium an Wissen also herkommt und wo er das, wie er das vernetzt und wie er das zusammenfasst und wie assoziativ er auch damit verfährt. Ja. Aber man kann das Buch nicht auswendig lernen, es ist nicht etwas... es ist auch kein Aufruf, da es auswendig zu lernen, sondern eher ein Aufruf, um in diese, also um weiterzudenken oder dem auch zu widersprechen. Ich meine, es ist eine völlige Versinnlichung der Geschichte, finde ich, was er macht. Er macht eine Versinnlichung der Geschichte, das heißt, er erzählt eigentlich die Kulturgeschichte fast filmisch. Also auch literarisch, aber ich finde eigentlich fast filmisch, also natürlich mit einem enormen Wortschatz, in großen Bildern und Atmosphären, auf die man so gerne bereit ist, sich einzulassen. Und ich schließe mich da auch ganz an dem Text an, den ich von Polga gelesen habe, der dann gemeint hat, man hat so beim ersten Mal lesen das Gefühl, dass das von einem selbst kommt, was er sagt. Also erstmal ist man so verführt durch diese enorme Einlassung wie auf einen guten Film, zu glauben, man erlebt es so stark mit, dass man verführt ist zu glauben, dass das eigene Gedanken sind. Ja. Er schafft es auch, indem er sich nicht einseitig den verschiedenen Phasen oder also Zeitabschnitten irgendwie widmet, sondern es von also so vernetzend darstellt, indem er einfach sowohl die Politik als auch die Philosophie natürlich, die Theologie, die Kunstgeschichte so vernetzt, zeigt er auf, wie möglicherweise, natürlich zeigt er das aus seiner Sicht aus, wie möglicherweise Tendenzen entstanden sind oder aus welcher Geisteshaltung heraus einfach dann zum Beispiel so gemalt wurde oder es dann zu also großen Erfindungen oder Entdeckungen oder Neuerungen kam. Ja. Und ja, das brachte mich, die Lektüre dieses Buches brachte mich durchaus auch auf ein Studium. Also ich habe dann angefangen, eben vergleichende Literaturwissenschaft zu studieren, weil das ja auch ein Hinschauen auf unterschiedliche Kulturen ist, zu denen man vorerst vielleicht auch ein vorurteilsbeladenes Bild, ich sage das jetzt mal so drastisch, mitbringt und über die besondere Einlassung zu einer größeren Toleranz kommt. Und ich glaube, dass, also obwohl dieses Buch so enorm subjektiv ist und mit so einer klaren Haltung, die er ja niemals verhehlt, mit der Kulturgeschichte umgegangen wird, finde ich trotzdem, dass es den eigenen Toleranzrahmen erhöht, weil es ja nicht nur eine Geschichte gibt, sondern weil die Geschichte aus vielen, vielen Geschichten zusammengesetzt ist. Ja. Also über dieses Buch ist mir auch klar geworden, dass er eigentlich auch ganz stark eine Geisteshaltung dieser Zeit mitbringt, die, aus der heraus er das erzählt. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Film in den 50er Jahren gedreht über die Antike, erzählt weitaus mehr über die 50er Jahre als über die Antike. Ja. Und so ist eigentlich dieses Buch, merkt man oder spürt man, dass das auch aus Dialogen, aus einer unglaublich lebendigen, möglicherweise Kaffeehauskultur ja, entstanden ist. Aus einer ja sehr assoziativen, aber auch sehr möglicherweise auch nationalistisch gerichteten Tendenz heraus entstanden ist und auch aus diesem unglaublichen Wunsch, dass es Fortschritt gibt. Also so lese ich das schon raus, weil er behandelt ein Fortschreiten und man wünscht sich beim Lesen natürlich immer eine Entwicklung. Und das zeigt er auch auf. Zwar nicht eine stringente Entwicklung, sondern eine Entwicklung wie in Kreisen. Aber ich glaube, und das erzählt einfach unglaublich viel auch aus dieser Zeit, aus der er man kann sich vorstellen, wie dialogisch es auch gewesen sein muss, also als da vielleicht Polga und Kraus und er und Altmann oder so im Kaffeehaus saßen und über diese unterschiedlichen Philosophien, Theologien, Widersprüchlichkeiten geredet haben. Und so finde ich, kommt es eigentlich auch zu einem Bild dieser Zeit, die ihm dann auch so sehr zum Verhängnis wurde. Ja? Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen haben diesmal Harald Posch und Gudrun Thielsch. Die nächste Ausgabe dieser Sendereihe können Sie Donnerstag, den 26. März 2009, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.